Hallo liebe Zuhörer zum Uncast Nummer 32. Herzlich willkommen und auch ein herzliches Willkommen an Mo, wie immer. Hallo Rio, grüß dich. Die Woche hat ja einiges Spannendes gebracht das unter der Flagge MWC, also Mobile World Congress 2011 in Barcelona, nicht weit weg von hier. Wir haben ja schon ein bisschen geweint, dass wir nicht da waren, aber naja, dennoch haben wir doch einiges zu berichten. Ja, ja, vor der Sendung machen wir als manchmal noch so, heulen wir uns manchmal noch ein bisschen aus, ja, was wir alles nicht gemacht haben, was wir alles wollen und so, ja. Und was wir jetzt wollen, ist mehr Zeit, weil wir haben eigentlich so viele Sachen wieder vorzustellen, wo wir stundenlang drüber reden könnten, über jedes einzelne Tablet und Handy, das vorgestellt wurde, weil, also dieser Mobile World Congress in Barcelona, das war eine Android-Show. Okay, Nokia hat was über Windows gesagt, ja, und ansonsten ging es eigentlich nur Android. Ja, selbst bei Nokia ging es nur um Android, nämlich die meistgestellte Frage war, warum Nokia nicht Android gewählt hat und stattdessen Windows 7 als Plattform quasi gewählt hat als für ihre neuen Telefone, Smartphones. Und ja, ich glaube, Nokia war da auch etwas genervt deswegen. Ich kann dir das beantworten, warum das so ist. Ja, ich kann mir schon vorstellen. Das wurde nämlich mal eine Aussage getroffen, Android nie, niemals. Und wenn man es jetzt doch tun würde, würde man sein Gesicht verlieren. Ah, ich glaube, das war eher, also sicherlich bestimmt hat es natürlich auch damit zu tun, aber ich glaube, das war eher einmal der neue Chef von Nokia war früher bei Microsoft angestellt. Also hat er einen ziemlich guten Draht zu den Microsoft-Leuten. Ja. Dann war das natürlich ja so eine Geschichte, die auch erwähnt wurde. Wie sollte denn Nokia sich noch absetzen von den vielen, vielen anderen Anbietern, die eben jetzt auch Android hat? Oder haben in ihrem Sortiment, auch das ist ein bisschen schwieriger. Aber naja, egal. Wir sind ja nicht jetzt hier, um über Windows Phone 7 zu sprechen, ja, sondern über die Android-Errungenschaften auf diesem Mobile World Congress. Und da war vor allem HTC mal wieder im Vordergrund und Samsung Galaxy, aber auch Sony. Aber fangen wir mal langsam an. HTC hat ein Telefon vorgestellt, wenn man das so, das kann man schon fast gar nicht mehr so nennen. Das nennt sich HTC Chacha. Ja? Und wer im Internet noch diskutiert wird, ob das jetzt Chacha ausgesprochen wird oder Chaka oder was das ist, ja, es geht darum um Tänze, ja, Chacha, ja. Und nämlich, die haben noch ein anderes Telefon vorgestellt, das HTC Salsa, ja, also Chacha, Salsa, ja, ja, und das sind nämlich Facebook-Telefone. Bam, bam, bam, ja, das ist das, was im Prinzip erwartet wurde. Facebook selbst, Mark Zuckerberg hat natürlich gesagt, es gibt keine Facebook-Telefone, es gibt nur Telefone, die Facebook eben benutzen können. Und so ist es natürlich auch. Das ist nämlich das Einzige, was jetzt wirklich großartig da drin geändert wurde, ist eben, es wurde besser integriert. Also es wurden Apps drauf gemacht, damit Foursquare besser integriert ist. Und es wurden eben dann ein Button an dem Telefon angebracht, ein Facebook-Button. Das heißt, man drückt einfach nur auf den Button und wupp, hat man Facebook vor Augen. Ja. Also, sehr wichtig für die Leute, für die Consumer ist das ein großes Ding, aber es ist jetzt nicht wirklich das, was man dann ja, sich unter Facebook Phone eigentlich vorgestellt hat. Chacha deswegen besonders hervorstechend, also Salsa, das war halt, ja gut, es hat einen Facebook-Button, ansonsten alles wie anderen HTCs, aber das HTC Chacha, das ist ein bisschen anders. Das hat nämlich einen Mini-Widescreen-Bildschirm, also das ist quasi das Format, also hier, ne, wenn man es dann eben horizontal hält, das Handy. Und sehr, sehr klein, das Display dann. Und unten dann eine schöne Tastatur, so ähnlich wie bei den alten Blackberries, damit man eben hier ja, komfortabel tippen kann. Ganz klar, das spricht die Chatter bei Facebook an, ja? Die Extreme Facebooker. Ich muss da was checken bei Facebook. Oh, Mo, kannst du bitte mal den, ich muss zurückstupsen. Ja, kannst du bitte mal den Podcast alleine weitermachen? Ich habe gerade eine Facebook-Anfrage. Ich muss die beantworten, ja? Ich habe übrigens einen Antrag an Facebook. Ich hätte gern nicht nur das Feld anstupsen, sondern auch das Feld in die Fresse hauen. Nein, ich hätte gern das Feld lieben. Ja? Das ist auch okay. Love, ja, you, love, so, peace. Ja, genau, love you. Dann das LG Optimus 3D. Ja. Auch das war eine kleine Besonderheit, eben mit diesem 3D-Display, das eben ohne Brille auskommt, ohne 3D-Brille. Die Werbung, die kann man vergessen, die LG da gemacht hat, ist ja lächerlich, ja, mit so einer Tusse, die da irgendwie so Gymnastikübungen macht, ja, und eine andere Tusse, die sich die Gymnastikübungen anschaut, ja, und dann eben total begeistert ist, weil die so laut Werbung dann eben so halb aus dem Display rausguckt da, ne? Ich meine, ich kann mir zwar andere Anwendungen vorstellen mit 3D und Mädels auf dem Display, aber das lassen wir, das ist nichts für die Sendung. Ja. ansonsten bietet LG dann auch ein Tablet an, das übrigens sehr, sehr interessant ist, ebenfalls eine 3D-Kamera drin hat. Jetzt kommt aber die Besonderheit, während man bei dem LG Optimus 3D eben die Sachen sehen kann ohne Brille, braucht man bei dem Tablet eine spezielle Brille dazu. Dafür kann das Tablet 3D-Videos aufnehmen in Full HD und das Optimus 3D aber nur in 720p 3D-Videos aufnehmen. Immerhin zwei Kameras für 3D-Videos. Wunderbar. Die Fachpresse ist sich einig, das ist eine super nette Spielerei, aber ja, das war's dann auch. Sowas von unnötig. Ja. Aber naja, okay, es ist was ist schon für nötig. Die Leute, die, sag ich mal, gern umstrittene Seiten besuchen, für die ist natürlich 3D schon ein Vorteil, ne? Da kann man dann Größe wirklich genau definieren. Ja, aber da gibt's ja noch kein Inhalt, weißt du, also. Okay. Ja. Gut, dann Sony Ericsson, um das auch mal abzuhaken gleich. Xperia Play war eine riesen Nummer auf dem Mobile World Congress. Ich stotter da immer bei diesem Begriff. Ja. Ich will immer World Mobile Congress sagen. Aber Xperia Play, kurz, das ist dieses PlayStation Phone, das da im Vorfeld schon jede Menge Furore gemacht hat. Und ja, es ist übrigens nicht, wie wir mal gesagt haben, wie wir auch vorher gelesen haben, irgendwie 600 MHz Prozessor oder 800 MHz Prozessor, sondern es ist also ein 1 GHz Prozessor, also so in dem Dreh rum wie Hummingbird. Jetzt nicht wirklich atemberaubend, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, ausreichend Rechenpower erstmal für die Spiele. Ja. Haben wir ja gesagt, wie kann das nur sein, aber man soll halt nicht immer sich gleich festlegen und denken, dass jedes Gerücht zutrifft, ja. Aber ich meine, ohne Gerüchte wäre es langweilig. Das Xperia Play hat dann eben tatsächlich solche Analogsticks eingebaut. Ja. Bei Start wird übrigens nur ein PlayStation-Game dabei sein, ansonsten werden nur Android-Spiele verfügbar sein. Das ist deswegen so, weil der PlayStation-Store für dieses Xperia Play erst im Laufe des Jahres startet, so Sony. Und nicht bereits schon im März, wenn das Handy herauskommen soll. Wahrscheinlich mal wieder zuerst in den USA. Aber, das heißt, man muss noch ein bisschen warten. Und am Anfang sieht es eben mit PlayStation Games da dann schlecht aus. War ja eigentlich fast zu erwarten. Hat Android 2.3 drauf. Auch sehr wichtig bei Xperia Play, bei Sony Ericsson, weil die haben ja bisher, ich glaube, die haben so gut wie überhaupt noch nichts geupdatet. Das heißt, es ist wichtig, dass da gleich Gingerbread drauf ist. So dass zumindest mal die momentan aktuelle Version drauf ist. Ja, weil ja ohnehin die nächsten zwei Jahre nichts kommt. Ja, wahrscheinlich. Aber du, Rio, ganz ehrlich, wenn ich mir das Ding jetzt nochmal so betrachte und mir angucke, wie ich mir schon bei dem ein oder anderen Spiel mit dem Handy die Finger gebrochen habe, ist da schon ein gewisses Verlangen da, so ein Handy zu haben? Das ist absolut richtig, genau. Die Fachpresse war da auch zweigeteilt. Einer hat gesagt, ja, da gibt's überhaupt gar keine Zielgruppe dafür. Ja, ich konnte es auch nicht ganz so verstehen, diese Aussage, weil ich meine, sagen wir mal, was machen denn 80% von den Smartphone-Benutzern mit ihrem Smartphone? Ja, spielen. Ja, die Android und die App Store-Verkaufszahlen von den Spielen oder die Download-Zahlen sind ja eindeutig. Es geht fast nur noch um Spiele. Ja. Und da ist natürlich ein vernünftiger Joystick und ein vernünftiger Joypad, übrigens grandiose Entwicklung, diese Analog-Joysticks, ja, die aber nicht hervorstehen. Fantastisch finde ich das, ja. Und da zeigt halt Sony, dass sie auch im Spielebereich zumindest mal eine Ahnung haben davon. Und sind wir ganz ehrlich, Touchscreen ist für viele Spiele gut, wenn die dafür gedacht sind. Aber für gerade zum Beispiel für Actionspiele oder so, es tut mir leid. Touchscreen ist Touchscreen und Buttons ist was anderes. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja? Und dieses Gefühl kriegt man dann eben auch mit diesem Xperia Play. Ganz genau. Dann darf, muss man eines noch ganz klar dazu sagen. Ich zähle mich zu den Leuten, die wahrscheinlich noch mit 80 zocken. Und ja, ist so. Wir sind jetzt eine Ja. Generation von Leuten, die in das Alter kommen, aber weiter zocken. Ja, auf jeden Und Fall. eben. Und das ist auch eine neue oder ein Riesenmarkt, der da ist. Wir sind ja nicht die Einzigen. Also ich kenne alle Leute, die ich von früher kenne, zocken heute noch. Ja. Und ja. Ich meine, man hört ja Wir nicht werden einfach mit auf. 80 noch zocken, wie gesagt, ne? Ja, man hört ja nicht einfach auf zu zocken, nur weil man jetzt irgendwie älter geworden ist oder so, sondern es gibt ja für jede Altersgruppe gibt's Spiele. Ja. Genau. Und Irgendwann spielen wir mal mit 80 dann das Spiel Dirndljagd am Kilimandscharo. Okay. Kann ich das bitte Oder jetzt schon irgend sowas. spielen? Kann ich das bitte jetzt schon spielen? Oder Schublatter leicht gemacht. Mann. Aber ganz klar, also ich bin gar nicht so uninteressiert an so einem Gerät. Ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt ein, ich sag mal, Nexus S oder so kombinieren würde mit so einer Funktionalität, das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. 4 Zoll Display hat es drin. Das heißt, auch da ist es ein bisschen größer, als es vor bei den Gerüchten angenommen wurde und ist natürlich dann auch wichtig beim Spielen, dass man zumindest mal eine einigermaßen große Fläche hat zum Schauen. 4 Zoll ist auch nicht zu groß, das heißt, man kann es trotzdem noch locker mitnehmen und so, kein Problem. 5,1 Megapixel Kamera mit Touch-Fokus und Bildstabilisator oder was immer das auch heißt. Touch-Fokus, das ist wieder so ein Wort, also ist wahrscheinlich irgendwie Autofokus fertig. Ich nehme an, dass die Fokussierung über das Touchscreen gewählt werden kann, Okay. dass sie deswegen das sagen. Und Dann ja. Die Aussage, Achtung, HD-Videos mit 480p. Ja klar, HD. Ja, 480p. HD. Okay, gut. Immerhin 30 Frames pro Sekunde. LED-Blitz ist eingebaut. Assistant GPS, Wi-Fi Exchange und Active Sync ist integriert. 400 Megabyte interner Speicher erweiterbar. Also 400 Megabyte interner Speicher ist lame. Ja, es ist echt wenig. Erweiterbar. Maximal 32 GB, aber dann eben mit externer Speicher und der Karte. Also das ist noch ein Knackpunkt, zu wenig Speicher. Keine Ahnung, warum Sony das so gemacht hat, aber Hast du okay. dich mit der Auflösung, ist da vielleicht ein Schreibfehler oder so drin? Weil 480p, das halte ich irgendwie Ja. nicht, dass die da 1080 schreiben wollten. Keine Ahnung, also HD-Video ist Bei mir ziemlich. 5,1 Megapixel Ja. wäre das kein Thema. Gut. Werden wir sehen dann. Vielleicht ist es tatsächlich ein Schreibfehler. Gut, Entschuldigung, also. 480, das konnte ja mein altes Nokia. Also, Xperia, ja, gut, Video, denkt dran, Video, ne? Ja. Gut, also auf jeden Fall, Xperia Play wird für den Zocker auf jeden Fall ein Klick wert sein. Wenn es dann zu haben ist, sollten es die Leute sicherlich mal im Geschäft ausprobieren, in die Hand nehmen und dann schauen wir mal. Ah, Samsung Galaxy Tab wurde vorgestellt. Das neue Samsung Galaxy Tab, 10,1 Zoll Display. Fein, fein, fein, kann man da nur sagen. Honeycomb ist drauf. 1280 mal 800 Bildpunkte Auflösung. 1 GHz Dual Core Prozessor. Und zwar, soweit ich das weiß, ist der Orion Prozessor, der da zum Einsatz kommt. Eine Es kann mich allerdings auch täuschen, also Vorsicht da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt da auch den Nvidia verbauen oder eben den Orion, also in dem Handy, in dem S2 oder S2, Galaxy S2, komme ich gleich noch dazu. Da ist es auf jeden Fall ein Orion-Prozessor. Oder Orion-Prozessor. Ich höre schon wieder, ah, oh, das wäre doch der perfekte Klingelton dann dafür, das. Naja, okay. dann Pizza als Gaspedal, also naja. Die Kamera, zwei Stück, klar, 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Flash und die Front-Facing-Kamera 2,0 Megapixel für eben dann Videochats und so weiter. Video auch klar, 1080p Full HD Video mit 30 Frames pro Sekunden abspielen und mit 24 Frames pro Sekunde Full HD 1080p aufnehmen. Sehr schön. Audioformate werden auch alle unterstützt. MP3, AAC, AAC Plus, EAAC Plus, OGG, MIDI und AMR. 3,5 Zoll Klinkenstecker ist dabei. Ja, wunderbar. Und was noch? Interessant ist gut, Gingerbread, nein, Honeycomb habe ich schon erwähnt, dass es dabei ist. Natürlich auch schnelles Wi-Fi-N. Und Speicher ist 16 GB integriert, 32 GB ausbaubar. Ein sage und schreibe 6860 Milliampere Akku. Damit Okay. dürfte das Teil mit einem der größten Akkus überhaupt ausgestattet sein. Sehr schön. Gut, steht natürlich noch der Verbrauch gegenüber. Vielleicht ist ja nur deswegen Großes drin, weil der Verbrauch sehr hoch ist. Bestimmt, bestimmt, ja. Ja, also das muss man ganz klar hier sagen. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass das Gerät da 5 Tage an ist. Nein, um Himmels Willen. Ach, ich glaube, das hat die Liste haben wir schon alle. Informationen über die maximale Betriebszeit Nein, gibt es da keine. gibt's keine. Ungefähr Angaben, Nein, leider gibt's keine. nicht. Schade, hätte mich mal interessiert, aber ich schätze mal 6800. Ja, das wird wahrscheinlich auch so 8 bis 10 Stunden laufen. Denke ich auch, ja. Galaxy S2. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber Mo, also jetzt bin ich wirklich schon wieder am Rum überlegen, ja. Nächstes Zu S bei warten. uns immer noch nicht draußen. Jetzt halte ich fest, neue Ankündigung. Samsung hat gesagt, die wollen das Samsung Galaxy S2 in Europa bis Ende des Monats rausbringen. Wenn die das schaffen, also dann bin ich echt wieder am Überlegen, ja. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, das LG P990 Dual-Core-Handy, ja, das da rauskommt, das hat mich ja schon ein bisschen nervös gemacht gegenüber dem Nexus S, eben noch mit dem Single-Core, aber dafür eben Google direkt, ja. Das Samsung Galaxy S2, das ist aber sozusagen so diese, ja, wie soll man sagen, die Verführung in Person, ja, also. Wenn man das wieder so auf die Damen, wenn man das so wieder auf die Damenwelt umsetzt, ja, dann ist das Samsung Galaxy S das heiße blonde Gerät, das in der Eisdiele sitzt, ja, und wo du einfach nur in die Eisdiele gehst, um mit dem Mädel mal zu sprechen, ja. Und zwar, das ist einfach eines, Achtung, halte ich fest, das dünnste Android-Phone überhaupt. Das Ding soll dermaßen dünn sein, 8,49 mm. Damit ist eins der dünnsten Telefone überhaupt, mit oder ohne Android, ganz egal. Android 2.3 wird dabei sein, Gingerbread von Anfang an also. Ein schnuckeliger 4,3 Zoll Super AMOLED Plus Display. So, und ja, halte dich fest, jetzt werden sich einige fragen, Moment, was soll denn das Plus? Also, die Auflösung ist in etwa gleich. Ja, da hat sich nicht viel geändert. Auch die Kontraststärke ist gut. Wenn man aber so ein Display etwas näher anguckt, mit der Lupe beispielsweise, dann sieht man, dass da so eine ja, ziemlich komische Anordnung ist von den einzelnen Pixeln. Diese Pixel bestehen aus sogenannten Subpixels. Ja? Und mit diesen Subpixels wurde da jetzt so rumexperimentiert, dass das Bild atemberaubend scharf ist. Also ähnlich wie mit einem LCD, also Super LCD, ja, aber trotzdem so viel Kontrast hat wie mit dem vorherigen AMOLED, mit dem Super AMOLED. Und das ist die Kombination, ist dann eben dieses Super AMOLED Plus. Und alle, die das live gesehen haben, in echt, ja, so ist denen sprichwörtlich die Kinnlade heruntergefallen. Das Display ist das beste Display, was man so kriegen kann momentan. Und da kannst du dir vorstellen, wie ich schon jetzt hier schon wieder kalte Hände kriege, allein schon vom Erzählen, ja, meine Nerven. Ich bin begeistert. Und Dual-Core, 1 GHz-Prozessor, und wie gesagt, das ist dieser Orion-Prozessor, eine 8-Megapixel-Kamera, die eben auch 1080p HD-Videos aufnehmen kann. Es wird ausgeliefert mit 16 GB und 32 GB, also zwei Versionen, und mit erweiterbar mit SD-Karte bis zu 32 GB nochmal. Wow, also Speicher ohne Ende. Ich meine, überlegen mal, 16 GB allein schon im Handy drin, ja, dann nochmal 32 GB Karte dazu oder eben sogar die 32 GB Version schon im Handy. Ich muss schon sagen, hammerhart. Und das jetzt kommen wir wieder zum Negativen. Das Interface, das User-Interface ist TouchWiz. Oh. TouchWiz 4.0, ich meine, sieht schön aus, wir wissen es, aber wir wissen auch, Updates werden bei Ach, Samsung eben Leute. dann dauern. Ne? Ja, Ja. dann ganz ehrlich, es klingt zwar alles sehr gut, Ja. aber das ist so viel Negativpunkt, dass, nee. Ja, ich weiß nicht, du. Also doch wieder Gedanken Richtung Galaxy, Quatsch, Nexus S. Ja, aber ich weiß nicht, Weil schlicht du. und einfach Nexus S ist original und Ja, fertig. richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Aber da würde ich doch eher schon hingehen, würde mir vielleicht ein Samsung Galaxy S wünschen. Und dann notfalls, wenn mir das TouchWiz überhaupt nicht zusagt oder es überhaupt keine Updates gibt, dann root ich das Teil und mache mir eben die Original-Firmware drauf. Aber gut, okay, das muss ich dann sehen. Wird wahrscheinlich alles davon abkommen, was jetzt als nächstes erhältlich ist. Zack, der schnellere gewinnt, das ist bei mir schon immer so gewesen und fertig. Und wenn jetzt eben das Nexus S zuerst rauskommt, dann warte ich halt noch ein Jahr, bis ich mir das Galaxy S2 oder dessen Nachfolger dann schon wiederhole. Es werden was allerdings bei dem TouchWiz 4.0 interessant ist, es kommen neue Multimedia-Apps dazu, Social Hub Premium, Readers Hub war schon beim alten drin, ein Game Hub und ein Music Hub, das war auch schon beim Galaxy Tab zum Beispiel drin. Und auch da kann man wieder einiges erwarten. Der Social Hub soll eben Twitter, Facebook, E-Mail und weitere Social Network Dienste, auch übrigens SMS und so weiter, alles zusammenfassen in eine Applikation, sodass man praktisch alles in einer Applikation hat und verwaltet. Das wäre auch eine schöne Sache. Also sowas wie TweetDeck auf Steroide. Das war noch nicht schlecht, oder? Oh. Okay, der Spruch war gut. Ja. Also, ihr seht schon, es gibt wirklich hammerharte Neuigkeiten da drauf, von dieser, oder davon, von diesem Mobile World Congress, ja. Und ich könnte da jetzt ewig weitermachen. Es gibt so viele Telefone, aber ich habe wirklich nur die wichtigsten Punkte jetzt geschrieben. HTC Flyer Tablet. Hast du das Ja. gesehen? Ja. Also nicht Was live hältst in der du? Hand, Jetzt muss ich mal aber ich fragen, kenne Bilder und Videos ja, jetzt dazu muss ich mal und fragen, be bevor ich irgendwas sage, was hältst du davon? Weil, also ich bin hin und her gerissen. ja. Wirkt schön, aber ich sag mal nur wirkt. Ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also, Also ich glaube nicht, dass es mir kaufen würde. denkst du, dass es ein Verkaufsargument ist mit diesem Stift, dass man jetzt wieder ein Stylus benutzen kann? Ich meine, es ist kein resistives Display, es ist ein kapazitives Display, um es gleich vorneweg zu sagen, das ist ein Spezialstift, damit es trotzdem funktioniert. Ja. Ja, also es hat schon was für sich, wenn man halt doch mal eine Notiz schreiben will oder halt eben vielleicht mal was malen will, aber ich weiß nicht, es ist heute in der Zeit, wo man fast alles sogar mit Voice eingeben kann und ist das wirklich notwendig? Wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Ich kann es nicht. Ich kann Also. nicht wirklich hier ein Urteil abgeben. Ich sag mal, ja, kaufen würde ich mir es nicht. Also das Schwierigste, glaube ich, oder das Schlimmste dabei ist, dass eben die anderen Tablets, die jetzt neu vorgestellt wurden, also ich bin ja auch nicht so auf diesem Dual-Core-Trip jetzt, dass es unbedingt alles mit Dual-Core jetzt sein muss. Ich habe das auch schon mal gesagt, ja, in einer vorherigen Sendung. Dual-Core schön und gut, aber muss es nicht unbedingt haben für jede Anwendung oder so. Ja. Aber es ist halt jetzt, jedes Tablet, das neu rauskam, oder fast jedes Tablet, hat einen Dual-Core-Prozessor drin. Jetzt kommt ein HTC Flyer und es hat wieder einen normalen Prozessor drin. Also im Prinzip ist das so, fast die Leistungsdaten wie bei einem HTC Desire HD. Das ist ja nicht schlecht. Aber eben in Tablet-Form. Kommt mit Android 2.3, also auch kein Honeycomb drauf. Allerdings wird ein Upgrade auf Android 3.0 versprochen. Vorsicht, Ja, weil Vorsicht, ganz genau. jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema mit dem Stift, weil hier sind ja, sage ich mal, umfassende Veränderungen notwendig, dass das Ja, funktioniert. ich weiß noch nicht. Und diese muss ich natürlich mit dem Upgrade auch anpassen. Und das erfordert Ressourcen und Zeit. Und ja, vielleicht machen sie ein Update und dann nie wieder, weil es kostet Geld und nicht wenig wahrscheinlich. Gut, HTC ist ja normalerweise eine Firma, die relativ freudig Ja. ist mit den Updates, ja. Allerdings auch hier auf dem Tablet eine HTC Sense-Oberfläche. Oh nein! Ich drehe durch. Ja, das ist. Es gibt aber HTC-Fett. Vorsicht, Vorsicht, Rio. Es gibt eine riesen Ich Fangemeinde. weiß, ich weiß, ich Also weiß, ich ich. kenne viele Leute, die da für sterben würden. Ja, Das ist. das war der Grund, HTC Sense war der Grund, warum ich noch kein HTC Desire HD habe. Ich habe mir es angeguckt, ich kann damit nicht arbeiten, tut mir leid. Da kannst du gern so hier diesen Künstler raushängen lassen. Ach, so kann ich nicht arbeiten, ja. Aber das geht einfach nicht. Das ist. Nee, ja, tut mir leid. Aber gut, okay. 7,8 cm, 7 Zoll Display. Ich glaube, das war aber ein 8 Zoll Display. Ich glaube, da war irgendwo ein Schreibfehler drin. So. Ich glaube, das war ein 8 Zoll Display. Das war so ein Exot. HDMI-Anschluss hat es immerhin. Unterstützt HSPA WCDMA, das ist aber für uns nicht interessant. Das ist für die USA Verizon so interessant. 1 GB Arbeitsspeicher, okay. 32 GB interner Speicher ist okay. Wi-Fi ebenfalls, Wi-Fi N, DNA-Server, genau wie die Samsung-Geräte auch. Micro-USB-Anschluss, also der richtige EU-Standard und nichts mit Adapter. 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus, ein bisschen mau. Und eine Front-Facing-Kamera mit 1,3 Megapixel Auflösung für Videotelefonate dann eben. Ausreichend. 4000 mAh Akku ist dabei. Auch das ist so eine Geschichte, ja. Wo ich nicht genau weiß, 4000 mAh Akku für das Tablet. Gut, die anderen haben jetzt mehr. Das Display ist kleiner. Kann man wieder drüber streiten, was dann letztendlich wieder an Laufzeit rauskommt. Ja. Übrigens, nochmal ganz kurz, weil es werden immer noch in vielen Blogs verbreitet, dass da Android 2.4 drauf ist bei den HTC-Geräten, die vorgestellt wurden. Das stimmt nicht. Das war ein Schreibfehler, hat HTC selbst gesagt. Es war ein Schreibfehler. Alle Geräte werden mit 2.3 ausgeliefert zurzeit und nichts mit 2.4. Also, da haben nämlich ist die Presse schon wieder komplett übergeschwappt, ja, und die Händler schreiben auch alle schon, wo man vorbestellen kann, oh, 2.4, 2.4, aber es ist kein 2.4. Es war einfach nur ein Schreibfehler. Naja, gut, ich meine, 2.3 ist doch schon mal etwas, ne? Ja. Zumindest mal hat man da die 2.2 überschritten. Ich ja noch nicht einmal die 2.1, aber okay. Was ist besser als ein Dual-Core-Prozessor? Ein Quad-Core. Genau! Und Jetzt willst du wohl nicht Nvidia ansprechen. doch, Nvidia Project Kallel. Was ist das also? Kallel. Ja, Nvidia Project Kallel. Ja. Und damit Weißt du, unsere woher ich das Wort Quad-Core Power kenne? für Android. Weißt du, woher ich das Wort kenne? Erinnerst du dich noch an die Spieleserie Wing Commander? Nein. Doch, aber nur Wing ganz Commander, da entfernt. gab es 4 oder 5 Teile. Ja. Und da hatte auch Nvidia mit irgendwie die Finger mit Ja. drin, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da eine Feinde, die hießen so. Meine ich. Okay. Ich habe es jetzt nicht Also recherchiert, aber ich habe das so in Erinnerung. da. Ja, gut, okay. Würde ja Weil mich passen, wundert, ne? weil die haben nämlich damals auch so einen großen Baba drauf gehabt, Nvidia Pipapo, Ja. vierten Teil. Würde Ich würde es passen. nicht wundern, wenn das da irgendwo Ja. herstammt. Ja, würde passen. Weil es geht natürlich hauptsächlich hier dann um die Gaming Power, ganz klar. Und die dürfte natürlich auch relativ groß sein. Allerdings, auch hier, es ist nur eine Ankündigung und Nvidia sind nicht die einzigen, die einen Quad-Core-Prozessor angekündigt haben. Qualcomm hat ebenfalls einen Quad-Core angekündigt. Und ja, dann wenn wir wahrscheinlich den nächsten Prozessor-Schub ist also schon gesichert, dass auf jeden Fall auch dann die ersten Quad-Core-Handys werden Android-Handys sein. Das dürfte so gut wie sicher sein. Also wir werden die Schallmauer durchbrechen von Smartphones und Tablets zu Gamephones und Gameplats. Ja, ja. Weil, ja, wie du schon sagst, die Priorität liegt immer mehr auf Zocken. Ja. Und ich denke, es wird eine neuere Generation von mobilen Spielkonsolen werden. Also ich muss sagen, dieses Gaming ist ja immer kommt ja immer weiter in Mode, und auch hier beim Werbevideo, ja, von LG für deren Tablet, ja, LG hat auch, habe das schon angesprochen, dieses 3D-fähige Tablet, ja. Mhm. Und die haben in ihrer Werbung mal Steve Jobs gründlich eine aufs Maul gehauen. Die haben nämlich im Werbevideo, ich habe so gelacht, dass ich das gesehen habe, haben die tatsächlich hier das dieses Dual-Core-Tablet gezeigt und im Vergleich dazu ein Single-Core-Tablet nebendran eingeblendet, und da spielt der Spieler Optimus, so der Name von dem LG-Tablet, LG Optimus, der spielt gegen A-Pad, ja, und wer sich den Spieler anguckt, ja, das ist Steve Jobs, ne? und da sieht man so richtig, wie der richtig einen ins Gesicht getreten bekommt, ein paar Hits abkriegt und dann natürlich zu Boden geht und fertig ist. Ja. Also ist schon heiß. Klar, ich meine, das ist ein bisschen Spaß, ja. Ja, ich möchte auch mitspielen. Ich habe jetzt auch gerade mal meinen Chat rausgejagt. Ich möchte mich auch mal anstellen. Her mit, ich will kämpfen. Ja, ja. Es gab doch mal dieses Spiel, wo man ein Bild nehmen konnte von seinem Chef, ja, konnte das dann einblenden in so eine Comicfigur, so übers Gesicht drüber, und konnte die dann verhauen. Ja, kennst du es noch? Nee. Das war richtig lustig. Das konnte man dann richtig K.O. schlagen, stundenlang. Okay. Eieiei. Nee, also wirklich, ja, Love and Peace ist die Devise, ja. Und Love and Peace, genau, ja. Genau. Hätten die lieber mal in der Werbung sollen hier machen, wie man dann den küssen kann oder so, ja. Und dann, ja, so das A-Pad geküsst, so. Und dann, ja, und dann Scheidung und fertig. Ja, ja, es gibt ja auch momentan einige witzige Sachen. Ah, nee, über die wollen wir nicht berichten. Nein. Jobs haben wir ja gehört. Oh, wir haben noch viel. Fertig, ne? Ja, ja, wir haben noch viel. Wie liegen wir eigentlich zeitlich? Oh. Schlecht? Perfekt. Also gut, ich meine, beeil dich. Gut, dann machen wir ganz schnell weiter. Und wieder Gerüchte gibt's übrigens, ja. Google Music, also das, was ich schon mehrmals angesprochen habe, die Cloud Music, ja, Lösung von Google, soll jetzt kommen auf Honeycomb. Jetzt habe ich aber wirklich Bedenken. Erstmal, wo bleibt das endlich? Das ist schon längst überfällig. Das wurde schon letztes Jahr auf der Google I.O. vorgestellt, dieses Google Music. Hallo, Google jetzt haben will. Und dann wird das auf Honeycomb kommen. Soll das etwa heißen, dass es nicht auf Royo-Handys gibt, dass es nicht auf Gingerbread-Handys gibt? Leute, wenn das der Fall ist, dann werde ich echt sauer. Weil ich warte so lange jetzt schon auf diesen Service, und wenn das nichts wird, echt, oder jetzt nur auf Honeycomb kommt, das wird nicht schön. Ja, das wird nicht schön. Also Google, na, zusammenreißen. Wie gesagt, das sind nur Zeit Gerüchte. Für andere Sachen, ne? Siehe mein App der Woche, da komme ich später dazu, was Google da gebastelt hat. Aber jo, also ich würde mich auch freuen. Mhm. Interessant klingt's allemal, aber du hast schon recht, rein auf Honeycomb, hallo? Nee, das ist unmöglich. Vor allem, die müssen ja auch eine gewisse Kunden, also eine gewisse Anzahl von Kunden erreichen. Ja, ja. Und ja, das vielleicht soll ja, heißt es ja auch nur, dass es mit Honeycomb, sag ich mal, also dass Honeycomb als erstes halt eben rauskommt. Und ja gut, aber das finde ich nicht das richtige Signal. Das darf nicht sein, ja. Wenn das zuerst auf Honeycomb rauskommt, das ist nicht das richtige Signal. Ja. Vor allem, weil Honeycomb nur für Tablets ist, ja. Ich tue es nochmal betonen, ja. Es wird nochmal bestätigt ein paar Mal. Also Honeycomb nur für Tablets und deswegen ist es das absolut falsche Zeichen. Wie wollen die Leute die Cloud Music hier genießen? Übrigens, das Problem ist ja, das soll ja nicht nur für die eigene Music in der Cloud abzulegen sein und dann eben zu streamen, sondern das soll ja auch, vermutlich sogar hauptsächlich, dafür sein, dass man über Google dann Musik kaufen kann. Ja, und diese dann über die Cloud hören. Ja, aber mit diesen, was weiß ich, dann in, wenn das jetzt wirklich startet, die ersten Honeycomb-Tablets rauskommen, sind wir mal großzügig und sagen, innerhalb von einem Monat 1% aller Android-Nutzer haben dann Honeycomb, und das ist noch großzügig, dann 1% der Android-Nutzer dann hier Zugriff auf Google Music. Ja, schön. Und das ist so ungefähr, das wäre ungefähr so dieser Super-GAU, ja. Es würde ein total schlechtes Zeichen setzen. Das wäre eine Katastrophe, finde ich, marketingtechnisch. Und ich hoffe, dass da die Ingenieure von Google ein bisschen mitdenken, dass das ein ganz übles Zeichen wäre, sondern die sollten das sofort, vielleicht sogar Zugang schon ab Android 1.6 noch gibt, um zu zeigen, hier, wir unterstützen alle unsere Android-Plattformen, ja, werden hier unterstützt. Ja, für diesen Google Music. Spricht übrigens nichts dagegen, dass auch Android 1.6 unterstützt wird, weil das ja alles webbasierend ist. Ja, vielleicht ist es aber auch eine Ressourcenfrage. Ich meine, dass sie jetzt sagen, okay, wir führen es damit ein, gerade weil das dann noch nicht so viel haben, um nach und nach die Ressourcen dafür aufzubauen. Ja. Weil, jetzt müssen wir überlegen, wir reden ja hier von Speicherkapazitäten, naja, die sich in Bereiche bewegen, die Wahnsinn sind. Ja, absolut, ich kann das absolut nachvollziehen, aber du musst bedenken, Google hat so viel Serverkapazitäten, ja, die wissen gar nicht, was sie mit anfangen sollen. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. Die laufen sogar, die haben sogar spezielle Projekte, die auf Server laufen, im Google Server Park, die zurzeit nicht ausgelastet werden, ja. Die haben so viel Rechenpower und so viel Platz, ja, das wäre für die ein Klacks. Ich glaube, die große Schwierigkeit wäre noch hier die Verhandlungen mit den Musikfirmen. Ja. Aber naja, gut. Ich wollte gerade sagen, halten wir uns jetzt nicht weiter, genau, mit dem Thema auf. Das ist eigentlich schade, aber okay, das ist halt die Information jetzt, ja, und heute. Ich habe noch was Kurzes übrigens. Was, ja, Kurzes, was sehr Interessantes. Was verschweigst du mir und unseren Zuhörern, Mo? Was verschweigst du uns? Ja, jetzt rede mal. Was hast du auf dem Mobile World Congress gemacht? Du sag, gib doch zu, dass du dort warst. Ich habe sogar ein Handy von dir gesehen. Ich habe ein Handy von dir gesehen. Ach so, du, ja, hast ein Handy von mir gesehen. Ja, klickt mal bitte auf Peer-to-Peer-Sharing für Spiele. Das könnt ihr dann übrigens auch noch machen, wenn der Podcast online ist. Wie immer sind ja alle Links auf ancast.znetcasts.com zu finden. Und dort könnt ihr euch davon überzeugen, dass Mo's Handy dort war und fotografiert wurde. Ja, das ist unglaublich. Mo, was hast du dazu zu sagen? Also man kann hier ein deutsches Handy erkennen, wo ein Sticker drauf ist, so mit also diese, ja, ich will jetzt keine Marken nennen, diese Sticker, wo man auch für Klingeln nimmt und so weiter. Ja? Und Mo steht da drauf. Ja? Ah. Eins von den Handys, ja, ist mit Mo gekennzeichnet. Also, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, also ich muss mich jetzt, outen. Aha. Und das ist noch ein Google Nexus One, das hast du mir auch nicht gesagt. Nee, ich muss mich jetzt hier wirklich outen. Ich bin Mitarbeiter bei Apple und habe den Auftrag gekriegt, andere Firmen zu infiltrieren. Und das war halt eben nur mal mein Handy gewesen und zufällig ist es darunter gelangt. Und ja, eigentlich wollte ich es nicht so zeigen. Ja, also meine anderen drei iPhones, die ich noch habe, die habe ich halt bisher. Also gut, es ging da um Peer-to-Peer-Sharing hauptsächlich für Spiele. Ja, das ist auch mal eine interessante Geschichte. Das könnte vielleicht in Zukunft noch interessant werden. Ja, für so größere Spieleprojekte, die eben dann Spieler untereinander verbinden sollten auf den Handys. Wäre mal eine interessante Geschichte, aber mich hat ehrlich gesagt mehr dieses dieses Bild von diesem Handy mit deinem Namen drauf da, ja, verwundert. Also unglaublich. OnePass, Bezahlservice von Google eingerichtet, ja, oder beziehungsweise wird es geben, gegen Apple. Eindeutig gegen Apple gerichtet. Apple hat ja bekannt gegeben, die wollen 30% von allem, was die Content Provider in ihren Apps verkaufen, und Google macht ja jetzt auch In-App-Verkäufe demnächst, und da haben die eben gesagt, ja, hier bei uns nur 10%, es gibt wesentlich weniger Restriktionen als bei Apple und so weiter. Und siehe da, einige sind schon gleich von der Apple-Plattform weggesprungen, haben angekündigt, dass sie zu Google gehen werden in diesem OnePass. Beispielsweise Time Inc., die auch für das Sports Illustrated Magazin verantwortlich sind, werden dann exklusiv auf Android ihr Magazin anbieten, weil die natürlich ihr Content nicht zusätzlich noch abführen wollen. Interessant wird das, was mit Kindle-Apps und weiteren, zum Beispiel auch Musik-Download-Apps und so weiter. Es gibt aber verschiedene Musikdienste, die Spezialservice anbieten, und wenn die im Content jetzt nochmal 30% abführen müssen von diesem Content, was die verlangen für den Content, dann können die auch, da müssen die praktisch mit Verlust arbeiten. Ja, wenn zum Beispiel Amazon jetzt ein Kindle-Buch verkauft in ihrem Kindle-Store, Kindle direkt oder über der Webseite, das kostet eben 10 Euro, ja, und die und dann kriegen die 10 Euro, wenn es jemand kauft. Wenn die das bei Apple verkaufen, dann kriegen die 7 Euro. So, und jetzt kommt jemand, wo interessant, sehr schlau ist und sagt, ja, Moment mal, okay, dann kostet es eben bei Apple 12 Euro oder 13 Euro und auf der Webseite 10 Euro. Falsch, das hat Apple verboten. Wer das macht, fliegt raus. Und nicht nur das ist verboten. Das geht ja auch gar nicht, ne? Du kannst ja auf von Webseiten aus gar nicht installieren bei Apple. Nicht mehr, weil eben Apple das verboten hat. Das ging, das wollte ja auch Sony machen mit ihrer E-Book-Reader-App, und die sind gesperrt worden, die sind rausgeflogen. Deswegen. Und was jetzt mit der Kindle-App zum Beispiel ist, das steht also noch in den Sternen, ob Amazon dann hier sagen wird, okay, wir lassen uns geißeln und wir zahlen, machen Verlust bei jedem Buch, das wir verkaufen, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil die sind ja auch, sag ich mal, knapp kalkuliert, auch wenn sich das vielleicht jetzt komisch anhört, aber so viel verdienen die halt auch nicht pro Buch. Das sind 30% schon jede Menge. So ist es nicht, ne? Gut, okay. Also, OnePass Bezahlservice, ganz klar von Google gegen Apple gerichtet. Da geht's richtig rund in dem Bereich. Und ich bin echt mal gespannt, was da noch gibt. So. Wir haben ja Peer-to-Peer-Sharing für Spiele angesprochen, und du hast hier ein Thema reingeschrieben. Ja, klar. Das da auch ziemlich drauf zielt. Cloud Gaming. Hat aber einen ganz großen Vorteil, zu dem komme ich gleich. Und zwar Cloud Gaming, ja, hatten wir ja schon in den vergangenen Sendungen das ein oder andere Mal drüber mal gesprochen. Wir erinnern uns an dieses Demo, wo man BKW auf dem Handy sehen konnte. Okay. Ja, ja, gut. Letztendlich ist es so, dass halt das Game auf irgendwelchen Servern abläuft, dort alles berechnet wird und nur Grafik- und Sounddaten übermittelt werden und halt eben nur Eingabedaten zurückübermittelt werden. Du hast WoW gemeint. WoW hast du gemeint, gell? WoW? Was habe ich gesagt? WKW. Oh, Entschuldigung. Weil ich wollte eben schon toben. WKW, oh Gott, nein. Nein, WoW, World of Warcraft. Ja. Gab es eine Demo, wo einer World of Warcraft tatsächlich gespielt hat mit dem Handy. Das war allerdings ein etwas anderer Anbieter. Ja, das war beeindruckend. Und diese Firma kommt jetzt ganz offiziell demnächst raus und bringt halt eben entsprechende Apps raus auf Tablets, wo man diese Gaming-Dienste verwenden kann. Ja, es gibt eine begrenzte Auswahl an Spielen, die da angeboten werden, im Moment noch, die man dann halt eben zeitweise mieten kann. Mhm. Nicht schlecht, also finde ich ganz gut. Mhm. Für Leute, die jetzt sagen, ich möchte ein Spiel vielleicht mal anzocken und nicht unbedingt gleich kaufen. Mhm. Warum nicht? Klingt ganz interessant. Entschuldigung. Ja, also ich muss schon sagen, das mit dem Cloud Gaming ist wirklich überhaupt eine interessante Geschichte. Ja, das geht noch weiter. Das Interessante dabei ist, dass Tablets, die jetzt einen HDMI-Ausgang bieten, theoretisch im Moment noch theoretisch voll mit 1080p auf den Fernseher geschmissen werden können. Und dann kann man auf dem Fernseher zocken und kann damit seine Spielkonsole ersetzen. Ja gut, das sollte sowieso dafür relativ günstige Spielekonsolen geben, die man an den Fernseher anschließen kann. Die brauchen auch nicht so viel Power, ja, weil die eben das Ganze streamen. Es gibt allerdings noch ein paar Probleme bei diesen Streaming-Sachen mit den Latenzzeiten. Aber generell, ich finde es eine super Geschichte, gerade bei Handys. Ja, da wären dann natürlich super Spiele möglich. Man braucht halt was anderes. Man braucht hohe Bandbreiten. Also wer da jetzt mit einem normalen, sag ich mal, einen Megabit-Anschluss hindümpelt, der kann das natürlich vergessen. Also da sind schon Leitungen gefragt mit, ich glaube, mindestens 6 Mbit. Also, empfohlen werden hier 16 Mbit. Ja, wie gesagt, die Hauptschwierigkeit wird wahrscheinlich sein, hier kontinuierlich unter 10 Millisekunden Pingzeit zu bekommen. Das wird wirklich noch eine interessante Geschichte werden. Dann müssten die, also regional gesehen, müssten die dann doch einige Serverknoten nicht weit weg von den Zockern. Das sind Vertragssachen, Also wenn die Firma jetzt hingeht und Verträge macht für eine höhere Priorisierung, das kann man ja machen. So einfach geht es nicht. Mit meinetwegen einem Dienstanbieter WT Online oder sonst wer, das geht schon. Du weißt, dass es verboten ist. Jetzt darf keiner bevorteilt werden. Du kannst nicht einfach einen Vertrag abschließen mit jemandem und sagen, hier mein Traffic soll durchgeleitet werden, der andere Traffic nicht. Das wird gegen die Netzneutralität verstoßen. Die ist zwar noch nicht gesetzlich festgelegt, aber da könnte man durchaus schon, da höre ich durchaus schon andere Anbieter kommen, die dann sagen, nö, hier, wir werden nicht benachteiligt. Aber sind ja Protokolle schon grundsätzlich im TCP-IP-Konstrukt definiert, die höhere Bandbreiten benötigen, wie halt eben einseitige Videoübertragung. Ja, genau, richtig. Aber das ist eine Geschichte, ja. Aber es darf nicht jetzt auf Anbieterseite jetzt ein Dienst zum Beispiel hervorgehoben werden. Wenn die natürlich ihr eigenes Protokoll machen und dann eben das generell schneller machen wollen, okay, das können die sicherlich machen, aber ich gehe mal davon aus, dass es über ein ganz normales 0815 TCP-IP Protokoll kommt und dann wäre der Traffic, dürfte dann eben nicht bevorteilt werden. Außerdem gibt es auch da die technischen Probleme. Ob bevorteilt oder nicht, die Leitungen zu den Providern und die Leitungen von den Providern zu den Servern, die müssen da brandheiß sein, die müssen super schnell sein, ja? Weil guck dir die Latenzzeiten an, die sind oftmals noch nicht mehr ausreichend, wenn da kein kompletter Grafikinhalt übertragen wird, sondern die sind teilweise noch nicht mehr ausreichend, wenn nur Daten übertragen werden. Ich sag nur Battlefield, wie oft sitzen wir da am Server und auf einmal wupp, Pingzahlen 40-50 und dann macht's bupp, du liegst da und weißt nicht mehr warum und irgendwann siehst du den Gegenspieler dann, wenn schon alles längst vorbei ist. Jetzt stell dir das mal mit Faktor 10 schlimmer vor, weil ja statt die Daten müssen komplette Videoinhalte übertragen werden, ja, und dann ist alles noch viel kritischer. Wie da dann ein 3D-Shooter wirklich noch laufen soll. Ja, es scheint wohl zu gehen, sonst wird es ja nicht angeboten werden. Also ich würde sagen, mach doch einfach mal eine Testphase. Die Angebote beschränken sich auf Testkunden in den USA, die spezielle Leitungen haben. Also bis das mehr marktreif ist, da wird es sicherlich vergehen. Ich bin aber voll an Flamme dafür. Wenn entsprechende Apps da sind und testen die mal aus. Aber vielleicht mal gerade mal so ein kleiner Umschwung, was es da überhaupt gibt. Ja, weil man hört zwar bloß, oh, Games hin und her, tralala. Aber wir reden hier wirklich nicht von Pillepalle Games, sondern richtig auch von Hammer Games. Wie zum Beispiel Tom Clancy's Hawk X2. Oder Warhammer zum Beispiel. Dawn of War. Silent Hunter 5. Ja, also es sind da richtige Alien vs. Predator, das sind da richtige Titel dabei. Yeah. Ja? Alpha-Protokoll. Also das sind richtige Top-Darksiders. Mhm. Ein Spiel, welches ich auf der PlayStation habe. Klasse Spiel. Also wir reden hier wirklich von Spielen, die durchaus die Ressourcen von einem PC heftigst in die Knie treiben können. Ja. Und weiß ja, also mein PC würde das nicht mehr leisten, aber vielleicht über so einen Dienst. Ja, sicher. Ah, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, ich bin Feuer und Flamme für das. Assassin's Creed 2 werden sich jetzt einige freuen. Ja, das absolutes Hammerspiel auch. Ja, gut, ich meine, Und im Prinzip kann alles Mögliche übertragen werden. Ja, das spielt keine Rolle mehr, weil es werden ja nur die Videodaten übertragen und die Daten, die man eben quasi über das Kontrolleingabefeld, sei es jetzt ein Joypad oder eben Touchscreen oder sonst irgendwas, rüberschickt. Ja, und dann ist im Prinzip alles möglich. ganz genau. Aber es werden noch ein paar Probleme zu lösen sein und ja, nicht nur auf der Kundenseite, weil also ich kenne die wenigsten, die jetzt schon hier an die 10 Millisekunden rankommen, ohne dass die zum Beispiel einen Fastpass-Service zusätzlich abschließen. Ja. Und dann eben noch die Anbieter von dem Server zum Provider. Und ich denke, das ist dann auch, wie ich gesagt habe, im Lokal wichtig, dass die in der Nähe sind. Ja, also in den USA haben die ja Tests gemacht und da sind die Server nicht weiter als 100 Kilometer weg von den Benutzern. Ja. Ja gut, mag ja alles sein. Also ich denke, wenn eine App da ist, werde ich sicherlich mal austesten, weil schon allein die Neugier Ja. als alter Zocker, das muss ich einfach testen, da Das komme ich gar glaubst nicht du. dran vorbei. Also Das sobald glaubst was da ist, werde ich es ausprobieren und dann mache ich mir mal ein eigenes Bild. du. Ja. Die Idee grundsätzlich finde ich gut. Was ich mir nicht vorstellen kann, wenn ein großer Andrang da wäre von Leuten, die sagen, genau das ist das Spiel in der Zukunft, das möchte ich so machen, dann werden die ein Problem kriegen und zwar mit den Maschinen, die dieses Spiel zum Laufen bringen müssen. Dann müssen die nämlich auch irgendwann mal 1000 Server aufbauen. Ja, auf Aber jeden okay. Fall. Auf Eben, jeden Fall. ja. Und ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Geht übrigens nicht immer mit jedem Spiel. Also das mal gleich vorweg. Es sind ja auch Lizenzfragen und, die da geklärt werden müssen. Deswegen ist die Auswahl natürlich noch begrenzt. Genau, das ist wahrscheinlich die Hauptschwierigkeit. Die Lizenz, wie immer. Ja. Was technisch alles schon machbar wäre, wir würden schon in Tech Wonderland leben, ja, wenn nicht immer alles mit Copyright-Müll und Lizenz-Krimskrams kaputt gemacht werden würde. Ja, was da technisch schon möglich wäre, das ist der absolute Hammer. Ja, aber ich möchte nochmal zurückkommen zum Mobile World Congress. Und zwar habe ich ein schönes Video entdeckt, ein YouTube-Video, was ich verlinkt habe. Das hast du, glaube ich, ein ähnliches Video oder zumindest mal dieselben Räumlichkeiten, Ja. hast du, glaube ich, auch in einem Video mit Im verlinkt. Bericht, ja. Und zwar sieht man dort eine Halle, kann man nicht sagen, ja doch, eine Halle, in der alle zurzeit auf dem Markt veröffentlichten Androiden im Kreis laufen, auf so eine Art Laufband wie beim Sushi, kann man sich das vorstellen. Immer in so kleinen Glasröhren, immer ein Handy oder ein Tablet drin und die rödeln da so im Kreis. Und es ist beeindruckend, wie wahnsinnig groß die Auswahl schon ist. Nicht nur das, also auch überhaupt werden da auch so ein paar Gimmicks gezeigt und die Möglichkeiten halt, die man mit Android heute machen kann. Guckt's Ja. euch an. Ja. Du wolltest auch noch was dazu sagen. Was Spezielles noch, oder? Nö, für diesen Android-Laufbändern und so weiter. Ich finde es schon sehr witzig, ja. Doch Ist auch lustig, ja. interessant, ja. Dann noch die Freunde des öffentlich-rechtlichen Fernsehens werden sich freuen. Viele von uns kennen ja schon die Mobile-Webseite vom ZDF-Mediathek. Das Ganze wird jetzt erweitert. Es kommt jetzt eine richtige App. Im Frühjahr noch soll die noch rauskommen. Und im Spätjahr kommt noch speziell für das Thema Sports noch eine App dazu. Folgen wird, das ist auch schon angekündigt, werden auch andere Sender wie ARD zum Beispiel. Okay. Also auf diese App freue ich mich auch schon, weil ich bin ein Freund und ein Befürworter der Mediathek. Ja, also ich bin auch schon ja, ziemlich gespannt drauf, ja, was da los ist. Ja, mal sehen. Ja, wie gesagt, vielleicht haben sie das dann auch im Griff, dass man auch etwas höherwertigere Videos sehen kann. Im Moment sind die Videos Oh. qualitativ noch nicht so toll, die Oh. man jetzt über die Webseite bekommt. Vielleicht haben die da auch mit der App dann das eine oder Ja. andere angepasst. Ah, Moment mal, ich muss hier gerade noch was ändern. Oh. Das ist ja. Oh. So, dann, Keine Ahnung. wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, Ja. habe ich wieder einen kleinen Workshop für euch gemacht. Und zwar habe ich Ja. heute Thema Taskmanagement. Sagt dir das was? Taskmanagement. Ja. Ja, gut. Also diese To-Do-Geschichten und so weiter. Ja. Genau. Ja, gut, okay. Bin ich eigentlich jetzt nicht so euphorisch da drauf, weil, ja, ich muss mal sagen, ich mach das immer so Pi mal Daumen hier, meine Sachen. Und brauche jetzt nicht wirklich sowas. Aber es gibt viele Leute, die kommen ohne Taskmanagement ja gar nicht mehr zurecht. Ne? Richtig. Also es gibt ja einmal die normalen Einkaufslistenschreiber. Da kann man sagen, okay, braucht man nicht unbedingt wirklich ein Programm. Da tut es auch andere Möglichkeiten, wie Zettel auf dem Homescreen kleben oder sowas. Ja, genau. Und dann gibt es halt eben die Anwender, die da schon sehr, sehr viele Einträge haben und deswegen das schon gar nicht mehr anders organisieren können als mit einem entsprechenden Aufgabenmanagement. Jo. Ich bin einer von denen, also du weißt ja, als IT-Mensch hat man oft viele Aufgaben gleichzeitig, die man nicht vergessen will und dann bietet sich sowas auch an. Und auch Leute, die, sag ich mal, Dienstleistungen verkaufen in diesem Sektor, ist es oft so, dass sie gerne eine Zeitmessung hätten. Wie lange habe ich dafür gebraucht? Wie lange habe ich dafür gebraucht, um das entsprechend abrechnen zu können? Und genau dafür sind solche Apps auch mitgedacht. Oder zumindest mal die Konstellation, die ich habe. Aha. Denn, also einerseits verwende ich für das Taskmanagement das Programm Astrid. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Ja. Astrid ist einer der bekanntesten Taskmanager im Android-Markt. Mhm. Nicht ohne Grund, der ist auch sehr, sehr gut und bietet universelle Möglichkeiten. Ich greife hier ja nur, sag ich mal, ein paar raus. Ja. Dann für dieses Beispiel benötigen wir auch noch den Astrid Powerpack, der übrigens nicht kostenlos ist. Ehrlich gesagt, ich muss jetzt mal gucken, was das Powerpack kostet. Aber ist nicht teuer, bewegt sich in einem Bereich von, ja, $3,99 sind knapp 3 Euro. Also durchaus das Geld wert. Da werden nämlich die Funktionalität Tags wird da erweitert und die Möglichkeit halt eben sogenannte Timer zu starten und auch mehrere gleichzeitig. Da kommen wir auch noch dazu. Mhm. Ja, diese beiden Programme, wie gesagt, müssen drauf. Das eine ist ein Zusatzpack für Astrid und dann kann es schon losgehen. Ich habe zwei Beispiele definiert. Einmal ein Beispiel für den einfach Einkaufslistenschreiber und halt eben ein Beispiel für den, der schon das große Projekt macht. Und ja, da fange ich einfach mal an. Ihr macht euer Astrid auf und findet erstmal einen leeren Bildschirm mit einem sogenannten Testeintrag von Astrid selbst. Den brauchen wir nicht, den kann man theoretisch gleich löschen. Indem man den Eintrag einfach gedrückt hält, kann man dann sagen, löschen und weg ist er. Einen neuen Antrag füge ich hinzu in der untersten Leiste. Da gibt es einmal links ein Mikrofon, da kann man auch sprechen, wenn man möchte. Also einzelne Wörter kann man auch mit Spracheingabe eingeben. Ja, Rio? Ja. Hammer, ne? Und kann aber auch tippen in das große Feld rein. Und rechts davon entsprechend das Feintuning, also die Feinheiten dazu einstellen. Ja. So, wir nehmen als Beispiel mal unsere klassische Einkaufsliste. Ich klicke da unten drauf, auf diese Zeile, schreibe rein meinetwegen Butter und drücke rechts auf den Knopf und füge diesen Eintrag hinzu. Dann geht der Bildschirm auf für das Feintuning. Die Dinge wie Priorität und so weiter, die können wir eigentlich ignorieren, weil es spielt ja keine Rolle. Ich habe ja keine höhere oder niedrige Priorität beim Einkaufen. doch, zuerst das Bier, dann die Chips. Ja, okay. Und ganz wichtig, unten in dem Feld Text trage ich Einkaufen als Tag oder Einkauf als Tag ein und speichere das mit dem Diskettensymbol ab. Dann sehen wir schon, in der Liste ist ein Eintrag drin mit einem kleinen Zettelchen dran. Das Zettelchen ist nämlich der Tag, wo Einkauf heißt. Und ja, leg genauso meine weiteren an, wie Käse, Milch, tralala, was man halt alles so einkaufen möchte. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage, ja, irgendwann habe ich da 50.000 Einträge, das kann ich ja gar nicht überblicken. Jetzt kommen die Tags ins Spiel mit einer Bewegung oder mit einer Scrollbewegung nach rechts. Also auf Display draufhalten, nach rechts ziehen, kommt man auf eine Tag-Übersicht, kann diesen Tag Einkauf wählen, kriege auch nur alles angezeigt, was unter diesem Tag läuft. Mhm. Also halt eben kein großes Sammelsurium an 1000 Einträgen, sondern halt eben nur das, was ich jetzt für den Einkauf brauche. Noch was, was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, wenn man einen Eintrag, einen Task erstellt, wie zum Beispiel Milch, kann man beim zweiten Mal unten über eine Auswahl den Tag auswählen und muss ihn nicht wieder eingeben. Also eingeben muss man den nur einmal und später braucht man den dann nur noch auswählen und anklicken. Mhm. Habe ich vergessen dazu zu sagen. Ja, Darstellung habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich wähle diesen Tag aus, halte die mit dem Finger gedrückt und dann kann ich sagen, einen Link auf den Desktop oder auf den Homescreen erstellen. Dann habe ich dort eine direkte Verbindung zu diesem Tag. Oder die zweite Möglichkeit, ich installiere auf dem Homescreen ein Widget mit diesem Tag. Das geht auch und da kriege ich auch nur diesen Tag dann auch angezeigt zum Abhaken. Mhm. Ja, und beim Einkaufen mache ich da einfach meine Häkchen rein, solange bis nichts mehr da ist. Kurz und schmerzlos. Wie gesagt, könnte man auch anders einsetzen. Das ist die Schmalspurfassung der Verwender. Mhm. Jetzt kommen so Leute wie ich. Das zweite Beispiel bezeichnet hier eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Projekt abzuarbeiten oder eine Arbeitsaufgabe. Und zwar, ich erstelle mir auch unter verschiedenen Tags verschiedene Aufgaben. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ein Projekt, wo ich in der Firma eine Migration durchführe. Da kann ich hingehen, kann sagen, okay, Server installieren. Das ist der Tag, Server installieren. Und dann mache ich da verschiedene Aufgaben, wie, was weiß ich, Serverschrank aufbauen und so weiter und so fort, die ich darunter laufen lasse. Kann jetzt im Vergleich zu dem vorherigen in dem Feintuning auch Prioritäten festlegen. Also was ist jetzt hohe Priorität? Zum Beispiel Stromversorgung ist jetzt höhere Priorität wie den Serverschrank aufbauen. Weil einen Server kann ich im Notfall auch auf den Boden stellen und mit Strom betreiben, aber ohne Strom geht gar nichts. Ja. Also insofern kann ich da schon mal Prioritäten vergeben. Mhm. Kann dann Erinnerungen vergeben, dass ich zum Beispiel sagen muss, okay, so und so viel Uhr muss ich am Tor sein, weil da wird, was weiß ich, der Drucker angeliefert. Mhm. Deswegen mache ich mir Erinnerungen rein, kann verschiedene Arten von Erinnerungen auch reinsetzen. Ich kann eine Verknüpfung herstellen zum Google-Kalender. Das ist was ich sehr häufig benutze. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Kann dann sagen, eintragen, dann wird es eingetragen, auch notfalls wiederholend, je nach Thema. Und kann eine Stundenanzahl oder Zeitanzahl mit vorangeben. Und zwar im Feintuning findet man drei Reiter, einmal Standardreiter, dann erweitert für die Termine und ganz hinten gibt es noch einer, der nennt sich Add-ons. Und darin kann man sagen, ich möchte so und so viele Stunden dafür planen oder Minuten, je nachdem. Und unten drunter ein Feld, so und so viel habe ich jetzt schon verbraucht davon. Wenn ich da gar nichts eintrage, kein Thema, ihr werdet gleich sehen, man kann den Timer starten. Mhm. Ich speichere das, habe, wie gesagt, jetzt meine Tags, ich sage jetzt mal, Server aufbauen, vordefiniert ist eine Stunde. Ich fange mit der Arbeit an, das heißt, ich tippe diesen Task kurz an und sage Timer starten. Dann läuft der Timer im Hintergrund einfach mit, ich tätige meine Arbeit. Kleiner Vermerk nebenbei, man kann auch mehrere Timer gleichzeitig starten. Wenn ich fertig bin, werde ich diesen Task wieder kurz antippen und werde sagen, Timer stoppen. Und dann sagt er mir ganz genau, so viel Zeit hast du verbraucht. Ja. Also ich habe da eine Planzeit, eine tatsächliche Zeit und kann somit dann auch sagen, das und das und das ist in einer bestimmten Zeit passiert. Ja. Und kann somit entweder auch Vorplanung machen auf die nächsten Projekte oder ich kann hingehen und kann auch sagen, ich rechne vielleicht darüber ab. Ja. Ich sagen, ich habe da 2 Stunden 38 gebraucht, lieber Kunde, du zahlst jetzt 2 Stunden 38. Ja, für Außendienstmitarbeiter ist das ja ideal. Ne? Super. Ja. Auch wenn man jetzt, ich muss ja auch irgendwo eine Planung machen, wenn ich jetzt nicht bei einem Kunden bin, wo ich Geld verlange, habe ich ja auch nur eine bestimmte Arbeitszeit. Mhm. Und dann kann ich auch sagen, ich plane bis maximal so und so ein und jetzt kommt der nächste Punkt, da kann man auch einen Alarm setzen, der mich warnt, wenn die Zeit erreicht ist, die ich geplant habe. Jetzt musst du den Kunden abwürgen dann. Das jetzt nicht, aber angenommen, ich weiß, ich habe jetzt 3 wichtige Themen. Das einen will ich unbedingt aber morgens noch fertig kriegen. Dann setze ich mir so einen Timer und so einen Alarm. Ja. Dann gibt er mir einen Alarm und sagt, ey, jetzt musst du aber deine nächste Aufgabe anfangen, sonst wird es ganz schön eng. Gibt's für Astrid eigentlich ein Fake-Call-Modul? Oder? Nicht? Ein was? Ein Fake-Call-Modul. Was ist ja, ich habe das schon gesehen, wenn dann ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, dann kann man sich einen Fake-Call liefern lassen, beziehungsweise das Handy macht es dann automatisch. Das Handy fängt an zu klingeln, ja, und dann kann man rangehen, kann sagen, ja, so und so, ah ja, oh ja, da muss ich sofort los, ja, und dann, Entschuldigung, ich habe leider keine Zeit mehr, einen wichtigen Anruf bekommen und muss jetzt dringend los. Ich ja. Das wäre mal witzig. Das ist manchmal Lebensretter, ja. Programmierer. Also für alle Leute, wie zum Beispiel, weiß nicht, ob Edgar heute zugehört, der ja in der Branche tätig ist, ich glaube, der leckt sich die Finger nach solchen Möglichkeiten. Ich nutze es inzwischen schon lange, muss sagen, es wird immer besser. Es hat das ein oder andere Mal auch schon mal Probleme gegeben, zwischendrin, die dann immer ausgehoben wurden. Also die Programmierer sind da immer dran, alles auch zu verbessern. Es gibt auch ständig Updates. Kann ich nur empfehlen. Was auch noch ganz, ganz toll ist und zu erwähnen ist, ist die Synchronisationsmöglichkeit. Ja. Man kann die Tasks synchronisieren einmal mit Google Task, wobei das noch in der Beta-Testphase ist. Mhm. Also sollte man mit Vorsicht genießen. Ich habe es drin, bei mir hat es funktioniert. Weiß nicht, ob es bei jedem funktioniert. Keine Ahnung. Was natürlich nicht geht, ist sowas wie Timer starten oder so. Das geht natürlich in Google nicht. Da werden also rein die Einträge synchronisiert. Ja, okay. Oder es gibt noch einen Dienst, der von Astrid unterstützt wird. Jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz gucken, wie dieser Dienst heißt. Und zwar ist das ein Online-Taskdienst, der auch verschiedene Sachen... Und ich finde es jetzt gerade... Ach ja. Und zwar Produktiv nennt sich die Webseite. Nur das Produktiv wird mit CTEEV geschrieben. Okay. Und da, das ist ein Online-Task-Dienst, der alles Mögliche anbietet, mit Synchronisation von Google Apps und lauter so Zeug. Okay. Google Apps, ja. Auf jeden Fall klingt es interessant, ob ich es mal benutzen werde, weiß ich nicht. Also mir reicht eigentlich der Astrid bis jetzt. Ja, okay. Probiert's aus, viel Spaß damit. Ja, so, und wenn die Zeit jetzt komplett verbraucht ist und man alles vollgestopft hat mit Terminen, dann könnte man sich vielleicht auch Simplify Your Time mal reinziehen. Das Teil gibt's als E-Book und dann kriegt man wahrscheinlich gesagt, so wenig wie möglich vorplanen. Simplify Your Time, ja, ich habe es immer noch nicht ganz gelesen, das muss ich unbedingt mal machen. Ja, diese Art von Büchern, die so Bücher habe ich schon auf dem Tisch liegen gehabt und da gibt es ja Tonnen von. Na, Simplify Your Time ist relativ gut. Das gibt es auch Simplify Your Life und so weiter und da gibt es ganze Firmenphilosophien, die sie darauf bauen. Also das ist wirklich interessant. Ja. Aber auf jeden Fall hilft natürlich dieses Taskmanagement für Leute, die viel zu tun haben, auch tatsächlich dann alles auf einen Nenner zu kriegen. Ja, man für mich, der so in den Tag hineinlebt, ja, für den, da gibt es nur eine Priorität, schauen, ob jetzt ein neues Android-Handy rauskommt, ist alles. gut, dann kommen wir zu Apps der Woche. Ich habe nämlich auch noch eine, wo ich ein bisschen ausführlicher eingehen muss darauf. Und zwar. Ich kenn's. Darf ich immer was sagen? Ich habe das, glaube ich, mal als App der Woche ganz am Anfang gehabt. Ehrlich? Nein, ja. Oder? Ich meine, ich hätte es mit drin gehabt. Hey, da müssen wir gucken. Du kannst doch mal vielleicht in der Zwischenzeit gucken, während ich jetzt erzähle, weil ein bisschen... Also falls es schon mal App der Woche war, dann sorry, aber ich möchte es nochmal reinmachen, weil ich habe das jetzt erst entdeckt irgendwie, ja. Schande über mich, falls das schon mal drin war. Aber APG nennt sich diese App und die löst ein Problem. Und zwar GNU PG, also GPG, manchmal auch bekannt unter PGP, das sind Verschlüsselungssoftwareprodukte und da gab es immer Probleme eben auf Android, ja, da was hinzubekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Daten auf einem PC, Linux, Mac, also PGP, GPG gibt es fast auf jedem System, ja, wenn man da was verschlüsselt hat, wie kriegt man jetzt eben diese zum Beispiel Textdokumente wieder auf das Handy oder auf das Tablet, klar, man entschlüsselt es auf dem Computer und tut es dann aufs Handy übertragen und dann nimmt man diese Datei mit und hat die unverschlüsselt auf dem Handy, ja, da kann man sich die Verschlüsselung auf dem PC auch gleich sparen, ja, nicht auszudenken, wenn man mal sowas verliert und es sind wirklich wichtige Informationen drin, dann wird es eben schnell zur Katastrophe werden, ja. Und deswegen sollte man sicher verschlüsseln. Und GBG, Aussprache ist schlimm, GNUPG hat eben da wirklich die Nase ziemlich vorn, weil man kann unglaubliche Verschlüsselungsmethoden nehmen. AES beispielsweise geht die Verschlüsselung bis sage und schreibe 4096 Bit, und das ist dermaßen der Wahnsinn, ja. Also es ist schon echt schlimm. Also die Militärstufe an Verschlüsselung ist ein AES mit 256 Kilobit. Das ist militärisch sicher, wie zum Beispiel Militärs ihre Informationen verschlüsseln. Ja, jetzt nicht über WikiLeaks lachen, gelernt, jetzt Ruhe. Ne? Aber tatsächlich, so ist es. Und das gilt als relativ unknackbar momentan mit den Computersystemen. Unknackbar allerdings in Anführungszeichen, ja, weil ja mit einem riesen Server-Array könnte man es dann vielleicht doch ausrechnen. Aber 256 Bit einmal und dann demgegenüber 4096 Bit, dann, also das sind Jahrhunderte, Jahrtausende, die man mit der momentanen Technik bräuchte, um sowas auszurechnen. Also man kann es momentan als sicher einstufen. Gut, so viel dazu. Aber bin kein super Verschlüsselungsexperte. Allerdings, man kann jetzt mit APG diesen Algorithmus entschlüsseln, verschlüsseln, sowohl Files verschlüsseln als auch entschlüsseln auf dem Android-Handy oder Tablet. Und das ist eine fantastische Geschichte. Genauso wie einzelne Nachrichten man verschlüsseln und entschlüsseln kann. Da komme ich dann gleich nochmal dazu. Man kann hier, ich halte es mal einfach so rein, ja, man kann hier dann mit diesen Auswahlkriterien da, die man da unten hat, naja, man kann es nicht so gut sehen, ich lasse einfach mal, kann man auswählen, zum Beispiel Encrypt Message, kriegt man drauf, jetzt kann man eine Nachricht eintippen, ja, die man eben verschlüsseln will, so, geht dann auf dann, jetzt kann man unten auswählen den Public Key, den man dann eben importiert in die Liste, ja. Klar, zum Entschlüsseln braucht man natürlich auch seinen privaten Key, dann logischerweise. Ich wähle da aber zum Beispiel, wenn ich für mich Daten selbst verschlüssel, damit niemand drankommt, brauche ich keinen Public Key und Private Key Kombination, sondern ich gehe einfach über die Passphrase. Das ist eine sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Dann kann man eben diese Passphrase eingeben, zack, und, Moment, mach das nochmal, wupp. So, und dann Encrypt to Clipboard. So, und dann hat man zum Beispiel ein Clipboard. Man kann auch sagen Encrypt and Email. Und dann kann man diese verschlüsselte Nachricht sofort per E-Mail, per Gmail zum Beispiel, weiter verschicken. Ja, dann eben da raus. Man könnte es auch über Bluetooth jetzt zum Beispiel weiterleiten, aber das ist ja interessant. Also ich wähle dann zum Beispiel Gmail aus, so, zack. Und schon habe ich dann eben hier diese encryptete Nachricht direkt drin, ja, und in diesem bekannten ja, verschlüsselten ASCII Armor Text. Ja, wem das jetzt nicht sagt, da kann das mal nachlesen. Wäre jetzt ein bisschen zu umfangreich, das genau zu erklären. So, das war Rios Workshop. Das Ganze kann man auch mit Files machen sogar. Also auch Bilder kann man tatsächlich auf sein Android-Handy verschlüsseln. Und dementsprechend plattformübergreifend auch verschlüsselt ablegen. Wenn ich zum Beispiel ein Bild habe, das irgendwie, das ich haben will, dass da jeder rankommt, ja, das ganz wichtig ist, ja, zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel ein Nacktbild von der Nachbarin, so, ganz wichtig, ja. Dann durch das Verschlüsseln, ja, Encrypt legt das verschlüsselt ab. Wenn ich es dann anschauen will, kann ich es entschlüsseln und kann es dann eben anschauen. Fantastische Geschichte, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert davon. Die beste Funktion allerdings ist, dass man mit APG direkt seinen Gmail-Account, auf seinen Gmail-Account zugreifen kann. Man kann hier den eintragen hier, ja, und wenn man dann draufklickt, dann kriegt man tatsächlich eine Übersicht von seinem Gmail-Account mit den Nachrichten. Und wenn jetzt eine Nachricht eingegangen ist, die verschlüsselt ist, braucht man nur auf diese Nachricht zu tippen und dann kann man den Schlüssel eingeben, die Passphrase beispielsweise bei symmetrischer Verschlüsselung, beziehungsweise eben die Passphrase für seinen privaten Schlüssel, ja, Und dann wird diese E-Mail entschlüsselt und man kann sie lesen. Ja? Das ist einfach fantastisch. Aber genauso kann man dann eben auch an jeden GPG-Empfänger, von dem man den Public Key hat, kann man auch eine Nachricht über sein Android-Handy direkt ohne Umwege quasi verschicken. Ja? Man schreibt quasi die Nachricht, schickt sie an den Empfänger, ja, per Gmail, dann kommt die Nachricht, öffnet das dann quasi in APK und gibt die Passphrase ein, dann sieht man die Nachricht, die man dann eben zurückbekommt, die eben auch verschlüsselt war. Fantastische Geschichte, also APG, deswegen bei mir die App der Woche. Und Mo, hast du es gefunden? Haben wir darüber schon gesprochen? Nein, also nicht als App der Woche. Ich weiß, ich habe es mal erwähnt, aber okay. Es war nicht App der Woche. Gut, da bin ich aber beruhigt. Aber es ist auch nicht so detailliert. Damals war die Funktionalität auch nicht so umfangreich, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich es mir nicht wieder drauf mache. Ja, also ich finde es fantastisch. Und, wie groß ist es inzwischen? Moment. Oh, da wischst du mich auf den falschen Fuß. Ja, ganz wichtig, zu wissen. Ja, ich schau mal. Also ich kann es jetzt nur sagen, installiert. Moment. Ja, ist kein Thema. Ich gucke auf dem Android-Markt und werden was sehen. Wo haben wir es denn? Oh, ich habe so viele Programme drauf, das muss ich noch mal suchen. 1 Megabyte. Also 1 Megabyte, okay, also installiert ist es bei mir 2,78 jetzt momentan. Ja, ich habe allerdings auch schon mein Gmail-Account mit eingebunden und so und ich denke, da ist einiges an. Es werden ja auch Keys gespeichert, vermutlich, ne? Ja, genau. Ja, ich habe übrigens auch noch eine ganz tolle App der Woche. Ja. Und da wirst du weinen vor Freude, wenn du es nicht vielleicht sogar schon kennst. Okay, ich möchte aber nicht weinen. Ja. Und zwar, wie heißt das App jetzt? Lass dich überraschen. Na klar. Wie, ja klar, du hast ja schon gelesen. Ja, ne? ich habe auf Banker, habe ich schon etliche, wie, du liest meinen Banker-Account, ich gleich mal auf Banker gehen bei mir. Ja. Da habe ich schon etliche Bilder getweetet, ich mache die ganze Zeit schon Roboter damit, ja. Aber mach erstmal weiter. Heißt das. Ja. Und zwar kann man, wie man es auch von der Wii kennt, man kann da so seine Mies oder Androidifies basteln. und ich sag nur, Suchtfaktor. Ja. Wenn man einmal damit anfängt, dann ist man ständig dabei, irgendwelche Mannequins zu basteln. Ja. Und der Hammer ist, wenn man wirklich jemand betrachtet und versucht, den so ein bisschen nachzumachen, man erkennt tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ja. Ich habe sogar eine schöne Prinzessin Leia hinbekommen. Boah! Ja, helft mir Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Nee, das heißt Android-Wan Kenobi. Okay. Helft mir Android-Wan Kenobi. Nein, also ich find's absoluter Hammer. Es ist was jeder Android-Fan haben sollte. Und ich denke, ich werde mir jetzt auch mal einfach mal was basteln. Und das wird dann mein neues Logo, was ich einbinden werde in Facebook. Ja, ich finde es genial. Kannst du mal gucken auf banker.com/rio, da habe ich jede Menge Sachen schon hochgeladen, ja. Auch ein Soldat, ein Android-Soldat, ja. Ich werde aber weiterhin viele Sachen machen, weil ich finde das ziemlich faszinierend, was da abgeht und was man damit machen kann. Ist ganz witzig, hat mir schon bei der Wii gefallen und das ist lustig. Allerdings jetzt nichts, was man jetzt wirklich ernsthaft so jetzt längere Zeit benutzt, aber so ab und zu mal ein kleiner Android erstellen. Vor allem hier für unser Bild da, die wir als mit einbinden für die für den Uncast. Und ich denke, die Prinzessin Leia ist heute fällig, weil ich sie ja schon erwähnt habe. Ne? Ja, genau, dann mach die mal übrigens, rein. Übrigens, die Sachen, die man erstellt, das ist tatsächlich unter einer Creative Commons License und zwar sogar unter einer BY, das heißt, es nur Creative Commons License BY, das heißt, nur eine Nennung ist erforderlich, man darf sie sogar kommerziell verwenden. Sehr schön, danke Google. Also genau wie der Android-Roboter übrigens auch verwendet werden darf, man muss sie eben nur erwähnen, von wem das Logo ist. Ja, so ist es. Und Leute, das war's jetzt für heute von dem Uncast. Jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt. Wo ist der Trailer? Der Abspann? Hier ist er. So. Und also, ihr findet uns wie immer unter Twitter @AndroidCast oder unter Facebook Uncast Page Eine E-Mail könnt ihr uns schreiben mit antcast@thenetcasts.com. Und ihr könntet auch auf unserer Seite gehen, wo ihr immer alle Links findet und weitergehende Informationen und so weiter auf antcast.thenetcasts.com. Wow. Und das war's. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ja, bis nächste Woche. Und mir auch nochmal schönen Sonntag. Haltet die Ohren steif. Bis denn. Tschüss. Also ich gucke mir gerade hier dann Androids an. Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Android Fries. Okay. Ja. Das Essen als Bilder, was du da drin hast, naja. Ich werde erst gleich wieder welche machen. Na denn.